oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Happy Day Folge für diesen Freitag, den 3. März. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Feiert schön und passt gut auf euch auf, bevor ich das nachher noch am Ende der Folge vergessen werde. Kommen wir zur App, einer iOS-App, die ich ein bisschen ausprobiert habe, mit der ich einigen Spaß hatte. Ja, und dann eigentlich nicht wieder genutzt habe, weil sie tatsächlich nicht für mich passt. So nenne ich es mal. Die Rede ist von Effexio, na irgendwie sowas. Xio, Effexio. Ich bleib bei Effexio. So. Universal App, gratis App grundsätzlich erstmal. Versionsnummer 3.2 liegt vor, 75,9 Megabyte groß, Sprache Englisch. Erfordert mindestens iOS 6.1 oder neuer. Hat bei 10 Gesamtbewertungen eine Durchschnittsternbewertung von 3,5 Sternen und es gibt einige In-App-Käufe, die dann jeweils entweder gratis sind oder 99 Cent kosten. Ich muss sagen, anders als andere Bewertungen sagen, bei mir auf dem iPhone 6 mit iOS 10. was auch immer wir gerade haben, läuft das einwandfrei. Ich lese mal kurz einen Teil jedenfalls der Beschreibung vor. Add CGI Special Effects created by Hollywood FX Artists to your video and photos. For a limited time, download the app and get 5 free effects. Also CGI-Effekte, zum Beispiel einen sich bewegenden Dino oder ein Skelett oder ein Pferd oder was auch immer es da gibt. Ihr könnt diese Effekte oder die Figuren, anders. Es gibt insgesamt über 100 Effekte, inklusive Dragons, also Drachen, Dinosaurier, Pinguine, Roboter, Zombies, Feuer, Regen, Lightning, Gewitter. Genau, und ihr könnt diese ganzen Effekte irgendwie bewegen. Ihr könnt verändern, von wo zum Beispiel das Licht fallen soll, damit der Schatten richtig passt. Vom Dino bleiben wir mal dabei. Und da kann man wirklich sehr viel anpassen. Ihr könnt irgendwie Shadows, Lights and more anpassen und so weiter. Und ich muss sagen, das Ganze sieht auch schon ziemlich geil aus teilweise. Jedenfalls für meine Augen. Das macht, oder sagen wir mal so, mit so einer App zu arbeiten, macht mir persönlich durchaus Spaß. Die ganzen Anpassungsmöglichkeiten von Effectio sind mir tatsächlich schon ein bisschen zu viel. Ich packe gerne so einen Effekt rein und fertig. Das bietet zum Beispiel Action Movie 3 oder so, wo man dann auch Star Wars Effekte und so weiter reinpacken kann. Das finde ich persönlich noch witziger. Wer es ein bisschen anspruchsvoller will, der wird mit dieser App hier deutlich besser bedient sein. Und da sie grundsätzlich erstmal gratis ist, könnt ihr ja erstmal ausprobieren, wie ihr denn damit zurechtkommt. Also, Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.